Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM, yeah! Willkommen in einem neuen Niemandsland. Berlin, Barcelona, Fun City Blues. Ich begrüße Sie zur Sendung für die Wochen vom 4. bis zum 18. September 2023. Zurück im immer noch warm-schwülen Barcelona. Der heißeste Sommer seit Menschengedenken, heißt es. Tausende Hitzetote. Aber alles läuft weiter in der Fun City Barcelona. Der Blues geht weiter. Der Fall Rubiales hat auch in Deutschland die Medien beschäftigt. In der Berliner Abendschau letzte Woche sah man die eitle, affige Fratze von diesem Glatzkopf beinahe in der Dauerschleife. Sein schraubstockartiger Griff an den Kopf von Jenny Hermoso, um ihr seinen Stinkekuss aufzudrücken, war richtig abstoßend. Ekelhaft, wie er sich dann als Opfer einer Kampagne hinstellt, das dumme Gejammer und Herumgeeiere, die gefälschte Presseerklärung, ein wirklich unappetitliches Ärgernis. Schön, wie Millionen Frauen diesem aufgeblasenen Fatzke die rote Karte zeigen. Spanien mit Interimsregierung, der Zank und das Gezerre um die Frankenstein-Regierung, wie die Rechten sagen, und den Rechtsradikalismus um Vox, der Justizflüchtling in Brüssel als Zünglein an der Waage, ein irres Sommertheater. Barcelona, Fun City Blues. Ich lese, dass wieder ein Musikclub geschlossen hat, der Milano Jazz Club auf der Ronda Universidad. Wird wahrscheinlich ein Fressschuppen für die Touristenmassen hinkommen. Aber schön, die Gabriel García Márquez Bibliothek in San Martí oben, die wird zur besten Bibliothek der Welt erklärt. Toll. Und Rätsel um den FC Barça. Der FC Barça kauft trotz 1,2 Milliarden Schulden einen neuen Superspieler für noch mehr Millionen. Von dem gekauften Schiedsrichter redet kein Schwein mehr. Die Socios von FC Barça, die so stolz sind auf ihren Club, wissen mittlerweile gar nicht mehr, mit wem der gegenwärtige Präsident sich verschuldet hat. Man weiß nur, da sind etliche Gaia-Fonds im Hintergrund, die den FC Barça im finanziellen Würgegriff haben. Und unsere Ex-Bürgermeisterin Ada Colau appelliert an die Rechtskatalanisten von Junts, das massive antifaschistische Wahlergebnis zu bedenken. Was sie von diesen separatistischen Geldsäcken erwartet, ist mir allerdings nicht klar. Lese einen Aufruf des Journalisten Jordi Bianciotto in El Periodico, dass wir, die Barcelonesen und Barcelonesinnen, doch bitte die Plaza Real nicht verlassen sollen. Dass wir die Clubs, die Jazzclubs Jamboree, Sidecar und Harlem besuchen sollen. Dass wir dieses Stück, noch echtes Barcelona, doch bitte nicht dem alles verschlingenden Tourismus überlassen sollen. Eines der Probleme sei, so Bianciotto, dass die Politiker keine Musik mögen, zumindest nicht Live-Musik. Keinen Jazz, keinen Rock, keinen Punk. Ausnahme war Pascal Maragall, der mit dem Liedermacher Paco Ibáñez zusammen auf der Bühne gestanden und gesungen hatte. Aber das Publikum, so der Chronist, Es kommt zum Glück, damit die Musikclubs auf der Plaza Real nicht das gleiche Schicksal erleiden wie all die Kräuterläden, Schneidereien, Lebensmittelläden oder historischen Kinosäle in der Stadt, nämlich das Aus durch Investoren und den Würgegriff der Miethaie. Applaus! Ich erfahre, dass die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra eine neue Einheit gebildet hat, um die 1000 Fälle von sexuellen Aggressionen aufzuarbeiten. Barcelona Fun City Blues. Wolken, aber kein Regen in Sicht. Zumindest hier im Zentrum. In Gracia schließt das Contra-Lokal. Bei den Bunkern im Caramel will eine Bar öffnen und die Kreuzfahrtindustrie drückt, um ihre Schiffe im Hafen von Barcelona mit Lebensmitteln und allem Möglichen zu versorgen. Barcelona Fun City Blues, auch hier überall Barbie-Oppenheimer-Fieber. In Berlin hat das Babylon-Kino am Cottbusser Tor in dem Problembezirk eine Schrift über dem Eingang angebracht. Babylon Barbie-Lon. Berlin, Barcelona, Fun City Blues, rosa Feste zum Barbie-Film. Shakira wegen weiterer Steuerdelikte angezeigt, die großen Fußballbosse lachen. Sie haben Milliarden Steuerschulden angehäuft. Seltsam, denke ich, Künstler werden hart verfolgt, Fußballbosse selten. Willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 4. September 2023. Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskatz. Jo! Radio Sommer in Niemandsland. Willkommen im Niemandsland. Diesmal berichten wir live aus Berlin für die Wochen vom 4. bis zum 18. September 2023. Du kannst ruhig sprechen, irgendwie. Das gibt gute Atmosphäre. Du kannst ruhig Zwischenrufe, ist alles erlaubt. Es ist Sonntag, der 27. August 2023. Es ist kurz vor 7 Uhr am frühen Abend. Wir befinden uns hier in wo eigentlich, irgendwie? Wie heißt das? Miss Hanoi oder wie heißt das? Keine Ahnung. Viet Hai. Das hat auch eine Bedeutung. In einem vietnamesischen Restaurant. Via Hai. Ja, hey. Wir befinden uns hier also mit Angie, Blanca und Funky von den Tonsteine Scherben, Schlagzeuger. Ehemann von Blanca. Ehemann von Blanca, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ihr habt ja geheiratet. Und ich wollte mal fragen, Funky, gut, über deinen Namen haben wir uns gerade unterhalten. Funky heißt ja eigentlich Angsthase, aber du hast gesagt, ganz anderer Kontext, Jimi Hendrix, relaxe Musik. Und wie bist du an den Namen denn gekommen? Also es war so, nachdem ich es geschafft habe bei den Scherben, aber ich musste ja vorspielen. Ich wusste gar nicht, dass es noch andere Bewerber gab, also ich glaube 8 oder 9. Und irgendwie wurde ich dann auserwählt auch mit I Ching und Pendel. Und ich bin auch durch I Ching nach Berlin gekommen. Das hat man damals so gemacht, I Ching. Wenn man nicht weiter wusste, hatte man gewürfelt. Und dann hat man, so wie früher jemand am Weg einen Stock hinschmeißt, hat man dann gesagt, naja, dann gehe ich da entlang. Auf jeden Fall war das dann so, ich war dann der anerkannte Schlagzeuger von den Scherben. Und wir wohnen am Tempelhofer Ufer und hatten unsere Telefonnummer. Und plötzlich gab es halt dann noch eine Anzeige, also dass ein Schlagzeuger in der Funkband spielen will, mit der Telefonnummer von Tonsteine Scherben. Das war ich. Ich habe die Anzeige aufgegeben. Und Rio hat die gelesen, dann hatte ich irgendwie, was ist hier los, stinksauer und so. Und dann gab es halt ein Plenum und so. Und dann sollte ich mich erklären. Da habe ich gesagt, dass ich halt zusätzlich ein paar Kröten zu verdienen. Ich habe damals noch nachts Zeitung ausgetragen, weil ich in der Funkband spielen wollte. Das war in den 60ern, ne? In welchem Jahr war das denn genau? 1974. Ah, 1974. Ja, und dann hat er mir den Namen Funky verpasst. Funky so, weil aus seinem Gefühl raus? Nein, weil ich in der Funkband spielen wollte. Ah, gut. Entschuldigung. Und sich das aufgeklärt hat, ich habe gesagt, ich bleibe bei Scherben. Das ist ein Nebenprojekt. Hätte ich das gemacht, habe ich da nie gemacht. Aber dann hat er mir eben diesen Namen Funky gegeben. Das ist ein bisschen wie bei den Indianern, weißt du? Ganz der, nah, der will mit dem Wolf, ne? Der mit dem Wolf tanzt. Und der, ja, gerne, der gerne Funky spielen will. Oder Tecumseh, der sich zum Sprung duckende Berglöwe. Ja. Ja, es ist lange her, Funky. Ich habe es ja in der Abendschau gesehen. Die Band existiert noch auf ihre Art, natürlich ohne Rio und ohne die alte Besetzung, aber ihr macht weiter in dem Sinne und im Geiste von Rio Reiser. Das letzte Foto war von letztem Jahr, was ich bekommen habe. Da habt ihr den Rio Reiser Platz, also die Namenseinweihung, habt ihr ein kleines Konzert gegeben. Wie war das? Ja, das war eher so, dass wir die Leute, die noch zusammen spielen, also Martin, Nicole und Kai. Ja, Kai Schlotterer und Marius Demestre, dass wir uns da halt getroffen haben und da aufgetreten sind. Ja, das war natürlich toll. Wir ab und zu treffen wir uns halt nochmal von den Leuten, die noch am Leben sind, außer Larue, dem geht es aber auch nicht so gut gesundheitlich. Und wir treffen uns zu einer Schifffahrt jedes Jahr. Die existiert schon seit 15 Jahren. Und die ist damals mit der Geschichtswerkstatt, mit der Sema Bini und ich, wir haben uns getroffen, sind wir auf die gemeinsame Idee gekommen, eine Schifffahrt durch Berlin zu machen, zu Ehren von Rio Reiser. Die ist zusammen Todestag sozusagen, oder um den Todestag herum. Und das war sofort erfolgreich. Und da fingen wir dann auch sozusagen an, akustisch zu spielen, in einer kleinen Besetzung, was sich sehr bewährt hat. Weil plötzlich hatten wir 70 Auftritte im Jahr. Und weil wir überall hinkommen in der kleinen Besetzung, wir haben das geschafft, auch wirklich das Programm so zu spielen, dass das sehr gut angekommen ist. Und das machen wir weiter. Das sind wir aber nur zu dritt. Und diese andere Besetzung ist, wenn wir zu bestimmten Ereignissen spielen, das haben wir jetzt gemacht, wir haben auf den Halligen gespielt, ja, in der Nordsee. Und da haben wir uns auch getroffen und diese Schifffahrt, es gibt manchmal so auch, oder 50 Jahre Scherben, da kommen wir dann halt, die noch da sind, alle zusammen und spielen halt. Und neben diesem Projekt gibt es Kai, der Bassist, Gründungsmitglied, und ich, Funky. Und jetzt inzwischen eine sehr gute Sängerin. Und die Gitarre spielt, sind wir auf dieser akustisch auf Tournee und sehr erfolgreich, kommt gut an. Wir haben es geschafft, in so einer kleinen Tournee das so gut rüberzubringen, dass die Leute wirklich begeistert sind. Man könnte also sagen, Funky, der alte Tonsteine Scherbengeist, der lebt einfach noch weiter mit euch, aber auch bei den Leuten, bei denen ihr gut ankommt. Auf jeden Fall und ich staune auch immer wieder, wie viele Leute Scherben noch hören und wie viele Theaterstücke es noch gibt. Jetzt im Heimathafen wurde praktische Aufführung gemacht, die auch im Schillertheater aufgeführt wurde und in Potsdam. Und es gab die Shakespeare-Kompanie aus Bremen und einige Leute mehr, die als Theaterstück sozusagen das aufgeführt haben. Wo ich dann manchmal staune, ich fühle mich ja als ganz normaler Mensch, dass ich dann auf der Bühne zu sehen bin. Das, also zu meinen eigenen Lebzeiten. Ne? Und das ist so erstaunlich, weil die Berühmtheit der Scherben, die ist anders als die Berühmtheit anderer Gruppen, weil die wird oft durch Großereignisse oder durch die Plattenfirma und so. Und wir hatten ja früher nie Werbung gemacht oder irgendwie wurden nur produziert. Das war ja diese David-Volksmund-Produktion, ja, das war ja wie ein Eigenlabel, oder? Also es ist alles, aus den eigenen Wurzeln entstanden. Und auch dieses Independent-Geschehen, diese eigenverantwortliche Verkaufskultur und so weiter, vor allem diese ganzen Ideen, die sind halt so einzigartig. Und irgendwie staune ich immer wieder, wie viele Leute die Scherben kennen. Also wir können jetzt nicht irgendwo auf ein riesen Festival schwellen, kommen 100.000, aber egal wo wir hinkommen, man kennt uns, hört sich gern. Die Leute erleben einen schönen Abend und ich bin sehr glücklich, dass ich noch so viel auf Tour gehen kann und ich liebe diese Lieder und finde es auch toll, in dieser Besetzung zu spielen, weil wir also jetzt auch die Birde und vorher hatten wir Tobias Hacker, der hat den Platz von Rio gut ausgefüllt, war ein toller Sänger. Und ist das der Sänger, der auch auf dem letzten Album singt, das ja, du ja, mir ja, vor okay. drei Jahren ja, gegeben ja. hast? Ja, ja, richtig. Mhm. Und jetzt haben wir eine Frau, wo halt einige Leute dann sagen, was, eine Frau, geht das? Da sind sie neugierig, aber inzwischen haben wir schon 10, 12 Auftritte und die Leute waren völlig begeistert und sie hat den größten Applaus bekommen. Super. Und freue mich sehr, dass wir da jetzt in dieser Besetzung weitermachen. Du bist doch kein Geist in der Flasche und du bist auch kein Loch in der Natur. Sie vorher war. Ich jetzt? Jo, wenn ich hier? Wie wenn ohne Liebe? Wer bin ich dir? Du sagst, du willst die Welt nicht retten. Das ist hier alles eine Nummer zu groß. Und die Weltenretter waren schon so oft da. Nur die meisten verschlimmen. Welche Instrumente habt ihr denn, wenn ihr in der kleinen Besetzung auf der Bühne seid? Gitarre nehme ich an. Was noch? Ja, Akustikgitarre. Mhm. Und das spielt sie auch wirklich toll. Und dann singen halt. Mhm. Und dann Kai spielt Bass. Und ich spiele Cajon. Das hört sich jetzt erstmal sehr erbärmlich an. Aber. Aber die Leute staunen auch selber. Ich spiele auf Festivals, auf großen Sachen und mich hat noch keiner gefragt, wo ist das Schlagzeug, weil ich das wirklich einen richtig fetten Sound zustande bekomme. Das heißt, ein Cajon reicht? Ja, das ist ein spezielles Cajon und zu markieren. Muss mich mal selber loben. Ne? Ich schaffe das auch, viele Stücke praktisch auf dem Cajon so umzusetzen, dass es fett klingt und dass es groovt und perkussiv rüberkommt und alles und keiner beschwert sich, eher manche kommen dann hin und gucken, was ist denn in dem Kasten drin und so. Das ist natürlich ein spezielles Mikro drin und viele haben, ja, die kommen zu mir, wie geht das? Wie kannst du da so spielen? Ja, ja gut, man wird halt immer erfahrener und so. Ich bin halt alter Fuchs am Spielen. Ne? So. Und ihr spielt das alte Repertoire oder habt ihr auch neue Lieder, die ihr nach und nach in die Konzerte mit einbringt? Ja, bei Tobias haben wir ein paar neue Stücke noch gemacht, aber das ist nicht mehr dabei. Mhm. Und bei der Birda müssen wir natürlich erstmal das Programm, was wir jetzt haben, und einspielen. Und wir spielen natürlich auch viele Stücke, die die Leute gar nicht kennen. Mhm. Und es ist auch innerhalb der Scherbenfans, dass die hauptsächlich die Keine Macht für Niemand kennen und Warum geht es mir so dreckig? Und leider unsere eigene Lieblingsplatte, die schwarze LP, also eine Doppel-LP, das kennen sie nicht. Die staunen, wenn sie dann plötzlich solche Lieder hören, und die sind noch gar nicht so richtig an Mann, an Frau gebracht worden. Und dann ist es ja auch so, Domsteine Scherben kommen ja aus dem Theater, und zwar Hofmanns Comics Theater, das ist fränkische alte Kultur, und da hat Rio dann schon zu sehr frühen Zeiten mit seinen Brüdern und den Freunden und Leute, die halt diese Hofmanns-Comic betrieben, hat er schon sehr früh sehr spannende Geschichte aus dem Theater sozusagen komponiert und die Texte gemacht. Und ich denke, das ist das Spezielle an Scherben und das, was Rio gemacht hat, dass immer eine Geschichte erzählt wird und im Grunde genommen in dem Text auch eine Handlung drin ist. Und das Figuren und das hat alles eine bestimmte Bedeutung. Also, und das hat sich sozusagen, Rio hat sich dann etabliert, indem man natürlich nicht nur Theater spielen wollte, sondern er war Stones-Fan und wir waren eine andere Generation, die Beat-Generation, die wollten einfach eine Band, er wollte eine Band haben. Und daraus man hat das ja auch die deutschen Stones genannt damals, das war ja ein Kompliment. Richtig, oder? Ja. Und aus diesem Hintergrund ist das alles entstanden und das wissen viele Leute nicht. Und deswegen sind diese Texte für mich und diese Art und Weise zu komponieren auch was Besonderes. Auf welcher Seite ich stehe und ich schaff's einfach nicht zuzusehen, wie alles mehr Funky, in den Konzerten macht ihr auch so kleine Erklärungssprecheinlagen, dass ihr sagt, jetzt ein Lied aus dem Jahr sowieso, das hat für uns eine besondere Bedeutung, da war die Band in der und der Phase. Macht ihr sowas während der Konzerte? Oder? Nein, also diese Schifffahrt, die hat eher so einen historischen Hintergrund, weil man durch Berlin fährt mit dem Schiff. Und dann kommt man an bestimmten Plätzen, an denen bestimmte Ereignisse stattgefunden haben. Da fährt ein Schauspieler mit. Also wir hatten den, fällt mir jetzt nicht mehr ein, der hat dann die Geschichte erzählt. Der Ben Becker vielleicht, oder? Nee, nicht Ben Becker, mein Gott. Ist egal. Egal, ist ja, fällt mir jetzt nicht ein mehr. Und zu diesen Geschichten wird dann an bestimmten Orten dann die Songs gespielt. Und da gibt es auch ein Finale. Tolle Idee. Eine Finalstrecke sozusagen zum Schluss, dann kommen die ganzen Knaller alle hintereinander und die Leute kommen dann auch nach unten, wo wir spielen. Oben sitzen die Leute und dann wird mitgesungen. Das ist jedes Mal eine Stimmung. Es gibt Leute, die waren schon 10-mal da. Fantastisch. Und aus dieser Idee, also aus diesem, da mussten wir ja klein spielen, akustisch, das geht nicht, Schlagzeug zu laut auf dem Wasser. Da kam dann, war das so erfolgreich, kam mal die Idee, dieses akustisch Projekt praktisch mal auszuprobieren. Und das war der Volltreffer, weil wir plötzlich sozusagen in kleinen Orten, im Jugendzentrum, wo wir mit der großen Band nicht hinkommen, weil man kann die Kosten nicht bezahlen und so weiter. Und wir waren schon gut eingespielt, war das ein absolutes Erfolgsrezept. Und es ist, und da fing ich eben auch Cajon an zu spielen. Aber das Cajon, das klingt halt sehr fett. Da muss man jetzt nicht denken, da passiert nichts auf der Bühne. Nee, die Leute singen nicht. Und die freuen mich schon immer nach dem zweiten Sau. Da gucke ich runter zum Publikum, wenn die Füße wippen. Ja. Ja. Meine Füße wissen jetzt, ja. Weil ich stelle mir das Konzert lebhaft vor. Dann weiß ich, ich habe euch, ja. Ja, ist schön. Das Einzige, was schade ist, es gibt nie Karten für den Schiffsfahrt. Übrigens, hier rechts neben mir sitzt Angie, eine alte Freundin, auch Rock-Generation, Tonsteine Scherben-Generation. Angie, wie hast du denn die Zeit gelebt als Funky mit den Tonsteine Scherben, auch hier in Berlin, West-Berlin, als die ganze Bewegung da war, als diese Aufbruchsstimmung, warum geht es uns so dreckig und keine Macht für niemand, all diese Parolen, die aber irgendwo einen Sinn hatten zu der Zeit. Wie hast du das gelebt? Ich war Studentin und ich habe aber ehrlich gesagt eigentlich mehr gestreikt als studiert. Und ich habe auf einer Vollversammlung der TU, habe ich euch mal erlebt, live. Das weiß ich noch. Aha. Und ist da was übergesprungen? Ja, das war richtig toll. Also das war wirklich. Wo war das in der TU? War das nach war das genau das legendäre Konzert, wo danach praktisch am Marianenplatz die Besetzung stattgefunden hat? Ganz genau. Ja. Das heißt, der Marianenplatz war blau, so viel Bullen waren da. Da hast du ja einen historischen Moment erlebt, den ich noch nicht mehr erlebt habe, weil ich später dazu gekommen bin. Du bist so spät. Sag mal, ich weiß jetzt nicht, du kannst ja rausschneiden. Britta war nach dir. Britta, ja. Die Schlagzeugerin Neander. War nach dir. Neander, ja. Ja, genau. Britta Neander. Ja. Ja, die war aus Niederroden, wo Laurie und Rio lange gelebt haben und daher kannten sie die Britta. Und wieso bist du ausgeschieden? Ich bin ja ausgeschieden. Aber sie ist danach in der Solo-Karriere und kurz. Ach so, die war in der Solo-Karriere. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Britta, sie kam dann irgendwann zu uns, nachdem ich bei den Scherben eingestiegen bin. Ja. Und damals hat sie noch kein Schlagzeug gespielt. Laurie hat ihr ein paar Sachen gezeigt und dann fing sie an zu spielen. Und die wünschte sich natürlich immer auch eine Band zu haben. Und dann war dann Angie auch noch dabei und das waren praktisch die Frauen, die bei den Scherben gelebt haben. Und das ging aber nicht. Wir hatten ja unsere eigene Band und so weiter. Und die haben ja auch ihr eigenes Team gemacht, ihr eigenes Label gehabt. Und die haben dann die Gruppe Carambolage gegründet. Und die waren dann auch sozusagen in der Funkzeit sehr bekannt und sehr beliebt. Schade, die haben zwei Platten gemacht. Dass es dann auch mit Carambolage zu Ende ging. Aber die haben Britta hat ja dann eigentlich gegründet, ne? Und dann Lassie Singers und dann Britta. Ja, immer bei der Solo-Karriere auch. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Dann tun sie eben andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich einen Stein in das Gesicht. Und die Wiese auf der morgen eine Autobahn. Und wenn du jemals wieder zurückkommst, fängt alles von vorne an. Wann bin ich jetzt? Wo bin ich hier? Wie wenn ohne Liebe? Wer bin ich wieder? Wann bin ich jetzt? Die Jüngste hier am Tisch. Oh Gott. Blanca, hallo. Was bedeutet für dich denn die Epoche oder die Zeit lange vor dir von Tonsteine Scherben? Hast du da noch Zugang? Spürst du noch was von der Begeisterung, von dem Rebellentum der damaligen Zeit? Oh, das ist ja eine schwierige Frage. Ich habe die Scherben gehört, als ich 12 Jahre alt war, aber ich konnte damals ja noch kein Deutsch, weil mein Adoptivbruder hat die Platte zu Hause gehört. Und dann ist mir ein Lied im Kopf hängen geblieben, weil die Akkorde einfach in meinem Kopf geblieben sind. Und 87 habe ich Funky getroffen, wusste aber allerdings nicht, dass er und so. Und dann ein paar Jahre später... Du musst dich ausdrücken. Ja, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, dass man mich jetzt eine Frage stellt. Und nach 2 Jahren habe ich gewusst, dass es er ist und habe gesagt, ja, schau mal vor, in 12 Jahren habe ich ein Lied von euch gehört. Und damals war der schon drin, also in der Band. So fand ich das schon sehr komisch vom Schicksal, dass wir uns mal getroffen haben. Aber damals natürlich habe ich diese ganze Sache nicht mitbekommen. Meine Mutter natürlich, mein Bruder waren voll dabei. Und deine es Mutter gab, hat die Texte auch mal ins Französische übersetzt. In der Universität, ne? Ja, für, weil sie Deutsch unterrichtet hat. Und mein Bruder war voll dabei, der wohnte in Rotterdam und der war natürlich. Und mein älterer Bruder, der Wolfgang, der hat auch am Marienplatz gewohnt. Das war der lange Wolfgang, der lange 1,90 Meter. Der dein langjähriger Freund sehr gut kannt, weil die Schach zusammen gespielt haben. Also dein Freund kannte praktisch meinen Bruder, bevor wir uns mal das Essen getroffen haben. Oh, wenn ich hier Fieber ohne Liebe. Ein leicht melancholischer Regenabend hier im Sommer. Endlich regnet es in der großen Stadt, in der Big City, Berlin. Wir befinden uns hier in einem vietnamesischen Restaurant in der Liefenbachstraße. Im, wie heißt der Kiez hier? Kreuzberg 61. Also das harmlose Kreuzberg, das gefährliche Kreuzberg ist auf der anderen Seite. Ja, soll aber jetzt. In welchen Zeiten lebst du? Naja, ich komme aus einer anderen Stadt. Das müssen wir verzeihen. Jedenfalls, toll, Funky, erstmal vielen Dank für die tolle Erklärung. Ja. Danke für die Stimmen, das Interview. Ich werde das senden, ihr wisst, Niemandsland 91.4. Noch eine ganz kurze Frage an Angie und Blanca. Ihr wart ja damals mal in Barcelona, ne? Vor vielen, das war etwa vor 20 Jahren. Da wart ihr im Studio von Contrabanda FM. Und dieses Studio existiert jetzt nicht mehr. Oh. Wir sind umgezogen. Und zwar von der Plaza Real. 15 Minuten. In Richtung Raval, da haben wir ein anderes Studio, ein kleineres Studio, aber es ist billig. Wir zahlen da nicht diese extrem hohe Miete. Falls ihr nach Barcelona kommt, werde ich euch einladen, dann machen wir mal wieder eine Live-Sendung. 25 Jahre Niemandsland, die Tasse ist da, das Merchandising ist hier in Berlin angekommen. T-Shirt, Tasse und bald wird es auch das Buch geben, 33 Jahre Contrabanda FM Geschichte. Yo, ein Gruß vielleicht an die Hörer von Niemandsland, Funky. Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich in Spanien. Die Spanier natürlich, aber logischerweise wahrscheinlich eher die Deutschen, die da leben und Scherben hören. Und ja, ich war leider noch nie in Spanien, außer im Urlaubsland da unten. La Palma und so weiter. Und habe ich leider verpasst. Muss ein tolles Land sein. Kann man nachholen. Ja. Ich sag bis bald. Ja, tschüss. Ja, bis bald. Für dich und immer für dich. Egal wie du mich nennst. Egal wo du heute pennst. Ich hab so oft für dich gelobt. Für dich und immer für dich, für immer und dich. Funky hier zur vorgerückten Stunde jetzt. Leichte Jazz-Atmosphäre, Buddha im Hintergrund, asiatische Küche, wunderbar alles. Funky, was ist das für dich für ein Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Ja, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Ja. Also ich spiele jetzt oft und meistens bin ich nicht mehr so aufgeregt, also nur zu besonderen Anlässen. Und das ist schon mal so, wie man auf die Bühne geht, wie man sich fühlt, dass man gut vorbereitet ist und so weiter und so fort. Und dann guckt mich das Publikum an und ich gucke die an und denke, ja, Mensch, heute wollen wir was Schönes gemeinsam machen. Und ich beobachte natürlich dann nach den ersten zwei Stücken immer, wie die Leute reagieren, weil ich will das Publikum, also ich sage mir mal, ich will euch bekommen, ich will euch kriegen, ja, das ist meine Aufgabe. Das heißt, ich will sie begeistern und ich will, dass die körperlich mitgehen, Aufmerksamkeit und dass das sozusagen so ein gemeinsames Ritual ist, das für mich. Man verschmilzt, ich versuche praktisch mit dem Publikum zu verschmelzen. Und das ist ja so, man begeistert die Leute, das ist bis uns immer gelungen. Und dann kommt oft so eine Welle, wenn die dann Beifall klatscht, da kommt eine richtige Welle auf mich zu. Das ist so eine Gefühlswelle. Und die ist also eigentlich nicht anders wie eine große Welle im Meer. Wenn der mit Ding, das ist wirklich so. Und manchmal bin ich so berührt, dass ich mir mich wegdrehen muss, weil ich denke, ich fange jetzt gleich, also mir kommen die Tränen. Und das ist für mich immer so, wie die Leute, für die es ein schöner Augenblick ist, wenn wir das schaffen, die Leute zu begeistern, ist das für mich die Begeisterung, ich diese Welle bekomme und da bin ich immer sehr dankbar zum Publikum. Also für mich, weißt du, das ist so eine Erfüllung für mich und das ist was ganz Besonderes und ich glaube, dass das auch für meine Seele unheimlich gut ist. Der Applaus auch. Der Applaus. Deinem Solo und oder nach dem Song. Ja, der Solo und also das ist einfach und Energie ist das. Das ist, man gibt den Leuten Energie und man bekommt die Energie zurück. Und deswegen ist für mich jedes Konzert immer wieder was Besonderes, auch wenn du oft die gleichen Stücke spielst und so, ist es immer, dass man Gesichter sieht, die sich freuen und die Leute beobachten dich, ich beobachte sie und wie gesagt, nach dem dritten Stück, wenn sie mit dem Fuß wippen, bin ich schon happy, weil ich sage, jetzt beginnt was Gemeinsames, also ich habe euch jetzt. Ja. Den Saal zum Kochen oder zum Tanzen bringen, ne? Sagt man ja auch. Ja, natürlich, klar, das ist das. Das ist ja ein Ritual, ne, was halt sehr lebendig ist und Energie. Das ist ja auch so, immer so ein Ding mit so einem alten Blueser. Ne? Also dieses Ritual, das lebt auch seelisch schon in mir drin, als Energie. Wie so eine, gibt ja da bei den Superhelden, die dann sagen, Flamme an. Ne? Und bei diesem Blues habe ich das so gesehen, da über 80, die Krankenschwester, die schiebt ihn dann im Rollstuhl rein und dann nimmt er Gitarre und singt und plötzlich merkst du richtig, wie das Leben in ihm aufgeht. Ja? Mhm. Also wie der erblüht und dann zack ist, dann schrumpft er und er will natürlich wieder zurück. Mhm. Und das ist mir dann so klar geworden, dass das was Besonderes ist, wenn man Musik macht, dass man, wenn man das oft macht, dass man das ist für mich so das letzte Geschenk von meinem Leben sozusagen. Wenn ich jetzt immer älter werde und so oft die spielen, kann ich das erleben. Wenn ich das erleben kann, ja, da möchte ich mich nochmal bei den Fans und Publikum ganz ehrlich und ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich das von euch bekomme. Funky Götzner von Tonsteine Scherben über Live-Musik und über das Glücklichsein auf der Bühne. Vielen Dank. Toll, Funky. Für dich. Ich brenne und ich schneie für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich, immer und dich. Wein für dich, ich regne und ich schein für dich, versetz die ganze Welt für dich, nur für dich, für immer und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du mich willst, egal wo du halt bist, ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen für dich. Schweig für dich, ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich. Für dich und immer für dich, immer und dich. Für dich. Egal wie du mich nennst, egal wo du halt fällst, ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen für dich, immer für dich, immer für dich. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 262. No pasarán, pasaremos. 19 de julio de 1933. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Hermann Kästen, die Kinder von Guernica. Da stand ich und begriff nichts. Es donnerte in den Lüften. Die Flugzeuge, sie warfen Bomben und schossen. Sie drehten sich und schwenkten. Sie stiegen in Reihen empor und herunter. Rauch, schwarz und gelb, Hitze, Feuer. Die Erde wälzte sich. Ich stand auf der Straße und dachte nach. Da fand ich es. Ich musste den Vater suchen, die Brüder, die Schwestern, meine Mutter. Ich schrie: Mutter, Mutter! Lieber Herr, diese Flieger kamen so niedrig herunter wie aus Neugier, und da lief ich, in meiner schrecklichen Armut an Gefühlen. Da war noch nicht Entsetzen, noch nicht Verzweiflung, noch nicht dieser alle Därme zerreißende Schmerz, nur ich lief, ich sah. Die Flieger schossen auf die rennenden Leute, die schon die Luftschutzkeller verlassen hatten. Da war ein Platz vor der Kirche, der Schafmarkt. Hinter Hürden standen sie, die Flieger schossen auf die Schafe, mit Maschinengewehren, begreifen Sie, und die Schafe starben hilflos blökend wie Kinder, und die heulenden Hunde fielen um und heulten nicht mehr. Und die Flieger schossen auf das blökende Vieh auf dem Viehmarkt. Die Kühe, die sanftäugigen, fielen um und muten nicht mehr. Sie schossen auf Menschen wie auf Vieh. Es war ihnen alles egal. Sie bekämen es bezahlt, und sie schossen auch aus heiliger Überzeugung. Ich lief und sah. Plötzlich fasste mich eine Hand an, stieß mich in ein Loch. Mitten auf dem Markt war die Erde aufgerissen. Es ging in den Bauch der Erde, war aber nur ein Granatloch. Da lag ich, hingestreckt, und Lärm und Rauch. Da war kein Himmel mehr. Endlich hörte der Lärm auf. Die Flieger waren weg. Da hob mich eine Hand aus dem Granatloch. Da standen zwei auf dem Platz, einer und ich. Der Taumel, wie blind, wie taub. Die Stille nach diesem ohrenzerreißenden Lärm. So entsetzlich still, hundertmal so schreckensvoll. Und Autoteile auf Dächern. Dächer in Gärten, brennende Bäume, zerbrochene Fenster, Häuser von einer Bombe durchgeschlagen, vom Fürst zum Keller aufgerissen. Und Blutpfützen, dunkle Lachen von schwärzlichem Blut. Und die Toten, so schamlos ist der Tod, er verwischt jedes Gesicht und entblößt es. Wenn Gott menschlich fühlte, müsste er wegsehen von den Toten. Schämt er sich nicht, wenn er die Toten so nackt sieht? Und dieses Winseln in den brennenden Häusern. Und überall die Toten, Hunde, Katzen, Vieh, Männer, Weiber, Kinder, ausgestreckt, hockend, sitzend, alle tot. Und erst die Verwundeten, wie sie schreien. Die Menschen kann gar nichts erschrecken. Später in Paris schon las ich in gewissen Blättern, nicht die Flieger, Anarchisten hätten Guernica angezündet, Häuser in Brand gesetzt, Nonnen erschossen, Kinder erschlagen. Und die Leute lesen das und Leute glauben das. Und man kann Böses tun und es ableugnen. Und die Diebe stehen zu beiden Seiten der Straße und deuten auf Unschuldige. Jeder Mensch weiß, dass Diebe so tun. Erst morden sie, dann lügen sie. Ist das erlaubt? Herr, sie logen, sie logen. Carlos trommelte mit beiden Fäusten auf meine Knie. Freilich, sagte ich, wer mordet, lügt auch. Es sind gemeine Mörder, sagte Carlos, ausgebildet in Schulen, ausgeschickt von den weltbekannten Terroristen. Hassen Sie ihn auch so? Fragte Carlos und zitterte am ganzen Leib. Hassen, fragte ich, wen? Man hasst seinesgleichen. Hören Sie, rief Carlos, ich wollte, alle würden mich hören. So kann der Mensch nicht ausschauen. Das hat Gott nicht gewollt. Dafür bleibt Deutschland verflucht. Ach, sagte ich, Deutschland ist ein schönes Land. Ich kenne Deutsche, die denken. Und Deutsche, die fürchten Gott. Und Deutsche, die lieben sein Bildnis. In jedes Menschengesicht. Die ganz Bösen und die ganz Guten reichen über alle Grenzen hinaus. Nur die Mittlern sind nach Völkern verschieden. Nur das Gemeine ist national. Schelten wir nicht Völker, schelten wir das Böse. Vielleicht hat man ihnen zu wenig angetan, fragte Carlos. Die Bösen muss man hassen. Aber hören Sie, ich bin bald zu Ende. Als ich zwischen den brennenden Straßen hinging und wieder sah und hörte, merkte ich, dass ein Mann mich führte, liebevoll. »Wer sind Sie?« fragte ich. »Ich bin Pater Benediktus«, antwortete er. Er zog mich aus der Stadt hinaus auf die Felder. »Aber ich wollte nicht, ich wollte zurück. Die Mutter«, sagte ich. »Sie wird auf den Feldern warten«, antwortete er. »Aber der Vater liegt im Keller«, sagte ich und wollte mich losreißen. »Heißt du nicht Carlos?« fragte er mich und hielt mich fest. »Ich kenne dich«, sagte er, »vom Klostergarten sah ich dich oft.« »Sind Sie vom Jesuitenkloster?« fragte ich. Da waren wir schon in einem Maisfeld. »Liebes Kind«, sagte er und bückte sich zu mir herab. Er war sehr groß und küsste mich auf die Stirn. Und plötzlich verwirrte er sich mir. Und mir schien, die Stimme sei mir vertraut und auch der Blick. Meine Haare sträubten sich. Ich fühlte es und ich rief, Vater! Und er legte mir den Arm um den Hals, so liebreich, und sagte, mein Sohn. Aber da schrien Hunderte im Feld. Der Himmel donnerte wieder. Die Flieger kehrten mit frischen Bomben zurück, von neuen Explosionen, die geregelten Flugübungen, der schwarze Rauch über Guernica. So ein Flieger verschmäht nichts. Sie schwärmten über alle Felder aus. In Reihen kamen sie herunter, ordentlich, wie sie es gelernt hatten. Sie beschossen die Straßen rund um Guernica. Sie verwundeten Hunde und Bäume. Das Gras zitterte. Ihm aber geschah nicht viel. Die Flieger schossen mit Maschinengewehren. Das Volk warf sich mit dem Antlitz auf die Erde, gleich Betern. Sie beteten. Sie umarmten die Bäume. Sie krochen in Höhlen. Sie rannten durch die Felder, als spielten sie Haschen, gleich Verliebten oder Kindern. So kamen die Flieger. So gingen sie. So kehrten sie wieder. So vergingen Stunden. Zwei Stunden. Zwei Ewigkeiten. Und das Feuer. Es knistert und springt hoch. Es züngelt und rauscht. Feuer in Guernica. In den Pausen zwischen den Luftangriffen liefen die Leute zurück in die Stadt. Andere liefen in die Felder. Andere öffneten die Türen der verschütteten Refugios, um andere zu retten. Der nächste Überfall erschlug Retter und Gerettete. Unser Pfarrer ging mit dem heiligen Öl aus der Kirche durch die verlassenen Straßen zu den Sterbenden. Da traf ihn die Bombe. Und immer in den feurigen Straßen Menschen, die rennen, mit verwundeten Kindern im Arm, mit toten Kindern und Mütter, die verlorene Kinder suchen. Da liefen sie von Schlachtplatz zu Schlachtplatz. Weiber, die retteten Kochtöpfe, Männer, die retteten einen alten Mantel. Da stürzt ein Haus über ihn und den Mantel ein. Da verband man Verwundete. Da retteten Mütter tote Säuglinge. Mit Gewalt riss man ihnen die toten Kinder von der Brust. Mein Kind, schrie die unselige Mutter. Da schrien auch kinderlose Weiber. Mein Kind! Mütter, die ihre Kinder suchten, schrien José, Modesta, Inocencia, Gil und Bartolomeo und Eugenio und Carlos. Ja, antwortete ich, da bin ich, Mutter, da bin ich. Aber es war eine falsche Mutter und sie suchten einen anderen Carlos. Carlos, schrie sie, durch die brennenden Gassen rennend. Carlos! Guernica brannte zu Asche brannte sein Volk. Da saßen sie am Rande der Straßen wie Wahnsinnige und hielten sich mit den Fäusten, Ohren und Augen abwechselnd zu, um nichts zu sehen, um nichts zu hören. Blind und taub wollten sie sterben, doch unversehrt waren sie schon wie Asche. Die Entronnenen rannten zurück. Der suchte seine Frau und heulte, weil er sie nicht fand. Der fand sie und heulte, weil sie in Stücken lag. Aus der sicheren Rettung liefen sie in den sicheren Tod. Sie starben im Feld und im Keller. Sie verbrannten zwischen vier Wänden und zwischen den grünen Maiskolben. Und die Zeit stand still. Jede Minute war ein Tag, jede Stunde ein ganzes Leben. Die Uhren tickten, als reichte ihr Pendel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Zwischen dem Tick und dem Tack lagen Leben und Tod. Es brannte der Altar, es brannte die Kirche. Die Wolle auf den Schafen brannte und das Haar auf des Schäfers Kopf. Neben dem brennenden Bahnhof brannte das Bordell. Die Bänke und die Banken brannten, unser Garten und unser Haus und Lärm und Rauch und Hitze. Sie lagen herum, ohne Bewusstsein, sprachlos, reglos. Küchenstühle und Matratzen standen gerettet auf den Straßen. Innen die Leute in den Häusern verbrannten. Um 7.45 Uhr abends flogen die letzten Flieger vorbei. Es kam die Nacht, und sie war nicht wie andere Nächte. Aus Bilbao kam die motorisierte Polizei. Nach begangenem Verbrechen kommt sie gewöhnlich. Auch die Sterne kamen den Himmel herauf. Nach allem Unglück stehen sie zu Häuptern im Glanz. Auf allen Hügeln rundum brannten Häuser und Höfe wie Fackeln. Da kamen die Leute auf den großen Plätzen zueinander und redeten mitsammen. Sie hatten alle gesehen und wussten nichts. Sie hatten alle gezählt und keine Rechnung. Sie schrien alle, wie um den Lärm zu übertönen, aber der mordende Lärm war schon fortgeflogen. Und viele standen noch in den finsteren Refugios und sahen nicht, dass die Türen mit den Sandsäcken davor nicht mehr zitterten. Viele Meilen weit blutete der Himmel unter Schmerzen. Da schleiften tote Telefondrähte über zerbrochenen Häusern, schwarze Bäume hoben ihre Stümpfe wie Bettler. Keiner reichte ihnen einen Pfennig. Nackte liefen herum, kein Heiliger teilte seinen Mantel. Ich zog den Jesuitenpater Benediktus hinter mir her. Ich rannte. Ich suchte meine Lebenden und meine Toten. Die Toten lebten mir noch. Ich sah die zerteilten Glieder meines Vaters, meiner Brüder Gil, Bartolomeo und Eugenio und meiner Schwester Innocentia und sah die zerstückelten Glieder und glaubte es nicht. Und die Lebenden waren mir tot. Meine Mutter und Onkel Pablo, José und Modesta, waren hinausgegangen aus dem Haus des Unheils. Sie hatten sich gerettet, aber ich sah sie nicht unter den Lebenden. 4 tote Schafe lagen in ihrem Blut, das im Brandlicht rot und warm glänzte. Kaltes Schafsblut. Wo war der Schäfer? Das Feuer zischte, die Bombenlöcher und die nackte Erde. Das Feuer war wie ein Wind, die Nacht war wie ein Stuhl. Ich setzte mich darauf und schrie. Der Himmel war meine Zunge, wie Bläschen leuchteten die Sterne auf ihr. Die Gärten umgeworfen, zerklirrte Fenster, der Wind zwischen gestürzten Mauern. Auf zerbrochenen Stühlen saßen wir im dunklen Hof der Casa de Junta, die vom Feuer verschont war. Greise schliefen auf Tischen, in Pfützen von Blut und Asche. Kinder schrien in Körben, Frauen schwatzten leis, Priester, die beteten, und der Wind in den Sternen. Ich fragte die Männer, die Weiber, Bekannte, Fremde, die Priester, die Kinder, alle fragte ich. Meine Mutter, haben Sie meine Mutter gesehen? Die Señora Espinosa y Bustos, meine Mutter. Lebt sie noch? Fragte einer. Ist sie tot? Fragte ich. Der zuckte die Achseln. Der schwieg. Der wandte sich ab. Der murmelte. Der streichelte mich. Ich ging von Gruppe zu Gruppe. Meine Mutter? Espinosa y Bustos? Ich sah, wie sie lebte. Sahst du sie? Später rollten Autobusse heran. Die Autobusse der Regierung. Es kamen Ochsenkarren, die zweirädrigen. Minister standen da. Ein Esel schrie. Die Regierung verlud die Hablosen, Heimlosen, Flüchtigen. Viele wanderten zu Fuß auf den dunklen Straßen nach Bilbao. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 262, eine Niemandsland-Produktion 2023. Literaturhinweis: Hermann Kesten war Erzähler, Essayist und Herausgeber. Er wurde 1900 als Kaufmannssohn im Kreis Tarnopol an der Ostgrenze Galiciens geboren. Er studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie. Er unternahm viele Reisen in Europa und in Afrika. Von 1927 bis 1933 war er literarischer Leiter des Kiepenheuer Verlags. 1933 emigrierte er. In Amsterdam war er am Aufbau der deutschen Abteilung des Verlags Allard Delange beteiligt. 1940 floh er in die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Hermann Kesten in Rom, München, Wien, Paris und New York. Er war zeitweilig Präsident des bundesdeutschen PEN. 1966 starb Hermann Kesten in Basel. Die Kinder von Guernica erschienen in Hermann Kesten, die Kinder von Guernica, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, Ullstein Verlag, 1981. No pasarán. Pasaremos. Die Spanier haben uns gebeten, hart zuzuschlagen. Ein 3-tägiger Bombenangriff durchgeführt an einem einzigen Nachmittag. Genießen Sie Ihren Flug nach Guernica. ist, was du hörst. In verschiedenster Laune, mein lieber Freund, die gibt es jederzeit, aber soll ein Gesicht nie mehr schließt. Schlechte Laune, mein lieber Freund, die gibt es jederzeit. Aber solch ein Gesicht geht mir schließlich doch zu weit. Seh ich das noch lange, mein lieber Freund, dann werd ich rabiat. Und darum geb ich dir einen wunderbaren Rat. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur gerade an. Und was da noch kommt, mach dir nicht darauf. Weißt du, geht dir nicht alles genau, wie du's wünschst, nimm es hin. Irgendwo hat jeder Sinn seinen Grund und seinen Sinn. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was da noch kommt, mach dir nicht daraus. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was da noch kommt, mach dir nichts daraus. Weißt du auch, manches Mal weder ein noch aus. Nimm's nicht allzu schwer, mach dir nichts daraus. Geht dir nicht alles genau, irgendwo hat jedes Ding seinen Grund und seinen Sinn. Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was da noch kommt, mach dir nichts daraus. Ich war in diesen Tagen in Berlin und da gibt es zum Thema Krieg und Frieden noch einiges zu sagen. Ich habe unter anderem ein Interview mit einer Friedensaktivistin gemacht, das werde ich gleich vorstellen. Aber zuerst einmal ein Treffen, das in Berlin stattfand, eine Tagung, die erinnerte an die 12. Internationale Brigade, die für die Spanische Republik kämpfte. Da gibt es einen interessanten Artikel von Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt. Die habe ich mir da am Kiosk gekauft, endlich mal wieder auf Papier. Und da heißt es: Freunde des republikanischen Spaniens kamen am Wochenende in Berlin beim Jahrestreffen des Vereins Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936 bis 1939, KFSR, zusammen, das aus einer Arbeitsgruppe der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen, VVN, BDA, Anfang der 2000er entstand. Das vergangene Wochenende war das Wochenende vom 26. und 27. August. Davon ist hier die Rede. An dem Treffen, das im ehemaligen Redaktionsgebäude des Neuen Deutschlands stattfand, nahmen Gäste und Referenten aus Spanien, Frankreich, Italien, Irland, den Vereinigten Staaten und Deutschland teil. Diesmal wurde an die 12. Internationale Brigade gedacht, die an der Seite der Spanischen Republik gegen den Putschisten-General Francisco Franco kämpfte. Die Einheit wurde im Dezember 1936 in Albacete aufgestellt und umfasste das berühmte Bataillon Thälmann aus Deutschland sowie italienische und französische Antifaschisten. In der 12. Brigade kämpften viele Intellektuelle, darunter etwa der ungarische Schriftsteller Matej Czalka, der in Spanien den Spitznamen General Pavel Lukas erhielt, oder der Schriftsteller Gustav Regler. Zu beiden Persönlichkeiten referierte der Historiker Werner Abel. Aus Italien angereist war der Historiker Marco Puppini, der über das Garibaldi-Bataillon sprach, das sich bereits im Oktober aus italienischen Antifaschisten und Exilianten gebildet hatte und in die 12. Brigade integriert wurde. Patricia Ure, die Sekretärin des spanischen Vereins Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Verein der Freunde der Spanischen Republik, AABI, richtete einige Worte an ihre Genossen von der KFSR. In Spanien gibt es Menschen, die die Bemühungen um Erinnerung ablehnen. Diese behaupten, man reiße mit dieser Geschichte lediglich alte Wunden auf. Deshalb gäbe es eine Vergangenheit, die zu verschwinden droht. Es ist die fehlende Vergangenheit in der Gegenwart. Um diese kümmern wir uns, um ihr gerecht zu werden. Diese Geschichte, die für viele Angehörige von Kämpfern und Opfern noch nicht geschrieben wurde, wollte sie mit einem lebendigen Beispiel ehren und lud die Tochter des Kommissars der 12. Brigade, Eugenio Pacha, ein, Victoria Pacha, die heute in Frankreich lebt. Erzählte junge Welt von der Odyssee ihres Vaters, bis 1949 auch Sekretär der Kommunistischen Partei Spaniens, nach der Niederlage gegen die Faschisten. In Frankreich, wo sie zuerst in Lagern interniert wurden, wurde die Familie 1950 verhaftet und im Rahmen der Operation Bolero Paprika nach Algerien deportiert. Durch politische Kontakte konnten sie später nach Ungarn übersiedeln und ab 1963 in Kuba leben, wo Eugenio 1989 starb. Für mich ist es sehr wichtig, dass heute hier in Berlin an ihn gedacht wird, sagte die sichtbar gerührte Tochter. Auch die US-Amerikanerin Nancy Phillips von der Vereinigung Friends and Family of the Abraham Lincoln Brigade, Freunde und Familie der Abraham Lincoln Brigade, FFALB, las aus Briefen vor, die ihr Cousin Paul Wendorf von der spanischen Front an die Familie schickte. Über 80 Briefe wurden aufbewahrt und sollen zunächst auf Spanisch erscheinen und später über den Verein AABI in Buchform käuflich zu erwerben sein. Ein Grußwort per Video kam von Alex Cambró, Präsidenten des Vereins Loriu aus La Fatarella. In dem katalanischen Dorf wurde im Juli mit einer Theateraufführung und dem Verlegen von Stolpersteinen der 85. Jahrestag der Ebro-Schlacht gewürdigt. Cambró bedankte sich für die Zusammenarbeit mit der KFSR und lud dazu ein, vom 10. bis 14. November an weiteren Aktivitäten in La Fatarella teilzunehmen. Als Höhepunkt der Veranstaltung trat am Sonnabend der Liedermacher Tino Eisbrenner auf. Am Sonntag ehrten die Mitglieder des Vereins wie jedes Jahr die Interbrigadistas am Denkmal der Spanienkämpfer im Volkspark Friedrichshain. Diesmal entsandte die spanische Botschaft keinen Vertreter zu der Veranstaltung. Das war ein Artikel von Frau Carmela Negrete, erschienen am Mittwoch, dem 30. August 2023, unter dem Titel »Die fehlende Vergangenheit«, eine Tagung in Berlin, erinnerte an die 12. Internationale Brigade, die für die Spanische Republik kämpfte. Estáis escuchando la programación de verano de Contrabanda FM. Lo que suena en este momento es Niemandsland, un programa no solo en alemán. 91.4 de la FM, en Barcelona. Estem escoltant Niemandsland. Un estiu amb molt de caloret. Dienstag, 28. August 2023, 17:15 Uhr am U-Bahnhof Südstern ist eine Kundgebung. Eine Gruppe von Friedensaktivisten protestiert hier mit ihren Transparenten. Da lesen wir zuerst einmal 1. September, Antikriegstag, Weltfriedenstag. Und dann das andere Transparent, sehr groß, Frieden in der Ukraine und mit Russland, raus aus der NATO, Nein zu Milliarden für die Bundeswehr. Das sind die Forderungen dieser Leute. Ich gehe mal hin und frage sie, ob sie mir ein paar Fragen beantworten. Und vielleicht werden sie mir etwas sagen. Ich finde das wirklich gut, was sie machen. Eine Frage, gehören Sie zu der Aktion hier, Frieden? Ja. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich bin von einem freien Radio in Barcelona. Ich gebe Ihnen gleich meine Karte, wenn Sie wollen. Okay. Ja? Die Sprecherin ist eher Barbara von uns. Ja, aber Sie können als Person einfach sagen, ja, wie Sie die Situation sehen und ob... Ich frage mal, Barbara, hier ist ein Herr von einem Radio. Möchtest du... Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten? Nein, nicht diskutieren, ich stelle nur ein paar Fragen. Ja, können Sie gerne machen. Ja? Haben Sie alles erledigt? Jetzt kann die Musik laufen? Nee, die Musik stört nicht. Reinhard May, ne? Ja. Also, sagen Sie mir noch. Darf ich? Ja. Woher sind Sie? Ich gebe Ihnen gleich meine Karte. Okay. Radio Contrabanda, Barcelona. Mhm. Ich fliege morgen zurück und was ich sehe, mache ich eine kleine Straßenreportage. Ja. Freue mich natürlich, dass hier eine Friedensaktivität ist. Finden Sie das denn realistisch in Anbetracht der bestehenden Medien- und Machtverhältnisse, Frieden zu fordern? Na, realistisch ist es immer, ob man es durchsetzen kann und wie weit man Gehör findet, ist ja die Frage. Aber wenn wir gar nichts machen, finden wir auch kein Gehör. Deswegen stellt sich die Frage so uns nicht. Ich sehe hier, Sie haben einen kleinen Briefkasten umgehängt, Post für Olaf Scholz. Was kann man da reintun? Eine Friedensbotschaft oder eine Forderung? Wenn man das möchte, kann man das machen. Wir haben aber auch Postkarten im Angebot, Post für Olaf Scholz, wo wir ihn fordern, für Verhandlungen statt Waffenlieferungen und Sanktionen sich einzusetzen. Und was unsere Politik angeht hier in Deutschland, statt aufzurüsten, mehr Geld und Investitionen in Bildung, Umwelt, Kultur, Gesundheit, alles das, wo es hapert, zu stecken. Das sind unsere beiden Forderungen an ihn. Ich habe im Internet viel gesehen und gelesen. Sie werden ja auch beschimpft als Putin-Handlanger und solche Sachen. Ist das nicht eine Riesenbeleidigung? Ja, das kennen wir seit Jahrzehnten. Früher hieß es, geht doch nach Moskau oder seid ihr bezahlt von Moskau. Ja, das ist härter geworden. Es ist sehr viel härter geworden. Und das ist schon, es hat ja Leute ihren Beruf gekostet, ihre Anstellung gekostet, wenn sie so beschimpft worden sind. Also insofern sind die Bandagen härter geworden. Und es kommt ja auch von einer Seite, wo man nicht gedacht hätte, naja gut, die Grünen sind keine Friedenspartei, niemals gewesen. Nein, zumindest nicht die Manager der Grünen, die man da an die Spitzenposition gesetzt hat. Joschka Fischer war ja auch ein glühender Bombenbefürworter im Jugoslawienkrieg. Warum sind die Grünen so? Warum machen die das? Ich denke, dass sie von Anfang an keine Pazifisten waren oder auch keine Antimilitaristen, sondern die Zeit, die Strömung der Zeit, als sie gegründet wurden, war gleichzeitig eine starke Friedensbewegung. Und das haben sie mitgenutzt. Das versuchen alle Gruppen, die irgendwie sich bilden, dass sie solche Demos mitnehmen. Aber sie waren immer auch gleichzeitig für Konfrontation gegen die Sowjetunion damals noch ganz hart. Insofern setzt sich das jetzt fort, meiner Meinung nach. Wie wird es weitergehen? Ich sehe, es gibt eine große Demo, die ist angekündigt jetzt im September. Ja, es gibt eine Kundgebung zum Antikriegstag. Wenn Sie mal auf den Kalender Friedenskooperative gucken, ich weiß nicht, da sind über 200 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Traditionell, fühlen uns da verpflichtet, weil am 1. September der Zweite Weltkrieg von Deutschland begonnen wurde und mit all seinen Folgen. Deswegen geht dieser Tag nie ohne Aktionen vorbei. Und dann werden wir am 3. Oktober große Aktionen auch in ganz Deutschland machen, auch gegen den Krieg und aber auch gegen die Aufrüstung. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Wir werden in Barcelona auch versuchen, Friedensaktivitäten zu veranstalten. Und ich gebe Ihnen gleich meine Karte, dann können Sie uns auf 91.4 FM Contrabanda im Internet hören. Ja. Unter Contrabanda. ORG. Das steht auf der Karte. Ich gebe es Ihnen gleich, da können Sie reingehen und gucken. Darf ich Ihnen einen Flyer und die Postkarte an Olaf Scholz mitgeben? Ja klar, gerne. Okay, dann bis bald. Tschüss. Juli, moin, gute Nacht. Hatte ne Traum, noch nicht ganz wach. Wo ist sie? Ich soll's da Bettler. Wetter hat wieder so ne Dach. Wer war das mit der Sanduhr? mit dem Kompass und der Karte, der mit dem Senkblei und der Opiumrolle Zielschnur. Und was hat er gesagt? Irgendwie kommt mir bekannt für, wo es in einem Lied oder in einem Buch über das Finger und verliere. Und im Zweifel ginge durch. Stehen wir für Stehen ob Sammler. Es ging um Trauer und um Spaß. Es ging um Geburt und um Sterben. Um Liebe und um Hass. Es gab ein Zickzack. Und ein für Freude. Ein, wo man kriecht, ein, wo man lacht. Und sich zum Sünde und ein zum Bitte. Ein, wo man tanzt, ein, wo man klacht. Und sich zum See, ein zum Mountain. Für Dunkelheit und ein für Licht. Ein zum Zerrissen, ein zum Pflücken. Ein, wo man speicht, ein, wo man spricht. Ein Körper, ein Zick zum Fall. Ein zum Verstand. An dieser Stelle unser fremder Podcast, der Hörtext aus Le Monde Diplomatique. Das Thema heißt Hunger und Scham. Edito von Benoît Bréville. Früher hielt man es für eine gute Idee, Bedürftige betteln zu lassen, bevor man ihnen zu essen gab. Man zwang sie, sich um die Almosen zu prügeln oder unter den verächtlichen Blicken der Passanten in der Kälte zu warten. Das sollte sie dazu bewegen, sich selbst aus ihrer Not zu befreien. Diese Pädagogik der Beschämung, wie der Journalist Benjamin Saez sie in seinem jüngst erschienenen Buch »Wenn gutes Essen zum Luxus wird« nennt, hatte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Heute versuchen Sozialdienste und Wohltätigkeitsvereine, armen Menschen ihre Autonomie und Würde zurückzugeben. In Sozialläden und solidarischen Supermärkten bieten sie ihnen eine Auswahl nicht sonderlich verlockender Produkte an, um einen Anschein von Freiheit zu vermitteln. Und mittlerweile gibt es sogar Apps, um Studenten oder armen Arbeitern die Stigmatisierung und die Scham zu ersparen, die sie empfinden, wenn sie Verteilzentren aufsuchen müssen. So schwärmten der Informatiker Pierre-Emmanuel Ardouin und die Ökonomin Duja Saidi Kabeche im September in Le Monde und träumten davon, Hilfsleistungen gesellschaftlich akzeptabel zu machen. Bei vielen, die Anspruch auf Lebensmittelhilfen hätten, ist aber das Schamgefühl so groß, dass sie lieber darauf verzichten. Sie schämen sich, auf Hilfe angewiesen zu sein, ihre Familie nicht ernähren zu können. Sie haben Angst, was die anderen denken könnten. 2020 haben laut Hilfsorganisationen 5 bis 7 Millionen Menschen in Frankreich Lebensmittelhilfen erhalten, 2 bis 4 Millionen laut Statistikamt INSEE. Was ursprünglich als Notmaßnahme gedacht war, gehört für viele Menschen in westlichen Ländern mittlerweile zum Alltag. Arbeitslosigkeit, Austeritätspolitik, Corona und zuletzt die hohe Inflation. Jede Krise produziert neue Bedürftige, ohne dass ihre Zahl zurückgeht, wenn das Unwetter abgezogen ist. Jahr für Jahr wundern sich die Kommentatoren, dass immer neue soziale Gruppen auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. Studierende, alleinerziehende Mütter, RentnerInnen, sogar Erwerbstätige mit unbefristeten Verträgen. Indem sie zwischen den alten und den neuen Armen unterscheiden, so schreibt die Historikerin Axelle Brodier-Dolino, wiederholen diese Kommentatoren eine seit Jahrhunderten wiederkehrende Litanei, die am Ende nur die einen stigmatisiert, um die anderen vorübergehend zu bemitleiden. Menschen, die sich soziologisch oft nahe sind und die mal diesseits, mal jenseits der Armutsschwelle stehen, werden gegeneinander ausgespielt mit politisch fatalen Folgen. Denn sie verstärken die Scham all derer, die diese Schwelle überschreiten. Während die Inanspruchnahme von Lebensmittelspenden also weit davon entfernt ist, gesellschaftlich akzeptabel zu sein, ist ihre Verteilung inzwischen ökonomisch rentabel. Die großen Einzelhandelsunternehmen können ihre abgelaufenen Produkte mit Steuernachlässen loswerden, die Fleischproduzenten minderwertige Teile wie Haut, Fett, Knorpel in Low-Cost-Gerichten für Hilfsorganisationen recyceln, die Landwirte ihr Obst und Gemüse absetzen, das für den Handel nicht schön genug ist. Die Lebensmittelhilfe ist also fest in die Nahrungsmittelindustrie integriert, sie ist der Krumen, den niemand will, aus dem aber viele Geld machen. Napsalier de Pi Moon na Radio Kontraband, encore Napsalier Moon na Niemandsland. Das Land Japan im letzten Krieg. Das Volk, das wand sich in Todesqual. Die Generale pokern um den Sieg. Der Pilot flog über den Wolken hin, er hatte nur eines in seinem Sinn, den Befehl vom General, den Befehl vom General. Als er des Generals Stimme hört, da drückt er auf einen Knopf. Und 3 Minuten später brennt das Land wie ein Feuertopf. Millionen von Toten in 2 Sekunden. Der General und sein Helfer heil und gesund. Die schreien Victoria, die schreien Victoria. Millionen von Toten in 2 Sekunden und jahrelang Jammer und Qual. Da gibt der Präsident eine Cocktailparty für den Piloten und seinen General. Der Präsident fragt ihn, hast du keine Angst? Hörst du nicht das Flüstern und das Schreien vor der Tür? Der Pilot sagt, ich höre nichts. Und wenn, dann machen wir es wie früher. Very good guy, sagt der Präsident, der Mann, der kommt einen rauf. Mit solchen Leuten wie diesem Pilot, da bauen wir unseren Fortschritt auf. Im Atom, da liegt unsere Zukunft drin, und der nächste Krieg, der kommt bestimmt. Denn es gibt keinen Reibach ohne Elend und Not. Es gibt keinen Profit ohne Brand und Tod. Das ist ein Tatsachenbericht, wollte ich noch dazu bemerken, damit man nicht denkt, das wäre aus den Fingern gezogen. Der Präsident, der hieß Truman, und der Pilot, der hieß Tippett, heißt Tippett. Der heißt immer noch Tippett. Der Pilot ist längst schon General AD mit einer fetten Pension. Uns hat man längst wieder dumm gemacht durch den Scheißdreck der Zivilisation. Und sollte die Zeit wieder gekommen sein, der Krieg diesmal mit Atom, nein, Leute, schreit nein! Leute, schreit nein! Nein, Leute, schreit nein! Und werft die Schweine endgültig von ihrem Thron! Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 4. bis zum 18. September 2023. Thema Krieg in Europa. Es gab am vergangenen Wochenende eine Kundgebung. Zeitenwende der Zeitenwende wurde gefordert. Es gab Aktionen zum Antikriegstag, zahlreiche Veranstaltungen der Friedensbewegung gegen die Aufrüstung. Am 1. September fanden laut Kalender des Netzwerkes Friedenskooperative in rund 159 Städten Mahnwachen, Kundgebungen und Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Antikriegstages statt. Seit 1959 gehen Gewerkschaften und Friedensgruppen unter dem Motto »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus« Am Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen, 1939 war das, auf die Straße. Auch in den Tagen darauf wurde mit vielfältigen Aktivitäten der Friedensbewegung auf die steigende Gefahr eines Weltkrieges hingewiesen. In den meisten Städten stehen die Forderungen nach ernsthaften Verhandlungen und einer baldigen Beendigung des Ukraine-Krieges im Vordergrund. Ein weiteres zentrales Thema war die Aufrüstung der Ampelregierung mit dem 100 Milliarden Sonderprogramm und weiteren Rüstungsmaßnahmen. In Berlin gingen am Samstag laut Antikriegskoordination rund 700 Menschen unter dem Motto Nein zu Krieg und Aufrüstung auf die Straße. Zur Teilnahme aufgerufen hatten unter anderem die Initiative Rheinmetall Entwaffnen, die Informationsstelle Militarisierung und die Partei Die Linke. Linke Europaabgeordnete Özlem Demirel erklärte in ihrer Rede, wer aber glaubt, der EU und den USA ginge es bei ihren Waffenlieferungen um das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine, der irrt. Es geht den USA und der EU um eigene geopolitische Interessen in der Konkurrenz mit dem imperialen Rivalen Russland. Der Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, stand in diesem Jahr unter dem Slogan »Die Welt braucht Frieden«. Jeder Krieg sei ein Angriff auf die Menschheit und die Menschlichkeit. Frieden, Rüstungskontrolle und Abrüstung, die Achtung der Menschenrechte und mehr soziale Gerechtigkeit seien die Ziele der Gewerkschaft. Gleichwohl wird direkt im Anschluss der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine adressiert. Das in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegte Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung stehe für die DGB-Führung außer Frage. Wir warnen aber eindringlich vor dem Irrglauben, immer mehr Waffen für die Ukraine würden zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Und wir warnen vor der einseitigen Fixierung der Debatte auf Waffenlieferungen und ein Denken in den Kategorien Sieg oder Niederlage. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Handeln stärker auf friedliche Ansätze zur Konfliktlösung zu fokussieren. Haben Sie den Mut, mehr Diplomatie zu wagen. So lautet die verhaltene Kritik am Kriegsbeginn der deutschen Regierung. Neue Waffensysteme dürften nicht mit der Schließung von Krankenhäusern und dem Verzicht auf Zukunftsinvestitionen bezahlt werden. Der Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen Jürgen Gresslin forderte auf der Friedenskundgebung in Freudenstadt eine Zeitenwende der Zeitenwende. Das war auch die Überschrift dieses Artikels. Damit wandte sich der Friedensaktivist gegen das von Bundeskanzler Olaf Scholz proklamierte Sondervermögen für die weitere Hochrüstung und fordert deren Umkehrung, statt die Bundeswehr nach den USA, China und Russland zur viertstärksten Armee der Welt zu machen. Das sei Geld aus dem Bundeshaushalt, das in der Bildung, im Gesundheitswesen, in der Pflege und für den Erhalt des Sozialstaats fehlt. Stattdessen liefere die NATO mit Deutschland Kriegswaffen in dreistelliger Milliardenhöhe an die Militärs in Kiew. Dabei habe sich Deutschland zur Drehscheibe der Waffenlieferungen des Westens für die Ukraine entwickelt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Zum Thema allgemeine Verschlechterung der Zivilisation gehört auch diese Meldung. Die Hälfte der Grundschüler kann nicht schwimmen. Bad Nenndorf. Wer sich nicht sicher im nassen Element bewegen kann, werde sein Leben lang am, auf und im Wasser gefährdeter sein. Das sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt anlässlich des 110-jährigen Bestehens des Verbandes am Sonnabend in Bad Nenndorf. DLRG ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DLRG stieg der Anteil der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, zwischen 2017 und 2022 von 10% auf 20%. Es müsse gelingen, dass alle Kinder in der Schule zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern ausgebildet werden, mahnte Vogt. Aber dafür brauche es überall im Land ausreichend Schwimmbäder. Und auch Wasserretter könnten nur dort ausgebildet werden, wo es gut ausgestattete Hallenbäder gäbe. Bund, Länder und Kommunen müssen ihre Anstrengungen für eine bedarfsgerechte Bäderinfrastruktur in der Bundesrepublik deutlich erhöhen, mahnte sie an. Das gelte auch für Freibäder, denn Unfälle ereigneten sich insbesondere an zumeist unbewachten Flüssen und Seen. Wenn Wohnen zum Luxus wird, die Wohnkosten belasten mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung. Bonn. Die Wohnkosten in Deutschland belasten einer Umfrage zufolge fast die Hälfte der Bevölkerung. Bei einer Yogov-Online-Befragung im Auftrag der Postbank erklärten 40,5% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sie könnten sich ihre Wohnkosten gerade so noch leisten. Weitere 7,4% sahen sich mit ihren aktuellen Wohnkosten überfordert und könnten diese eigentlich nicht mehr tragen. Das teilte das Institut am Sonnabend mit. Bei einem Nettohaushaltseinkommen von 2.500 Euro im Monat sehen fast zwei Drittel, das sind 62,4%, die Kosten als zu hoch an. 50,8% sagen, sie können sich ihre Wohnung gerade so leisten und weitere 11,6% sehen sich bereits überfordert. Eine Meldung der dpa. Eine Meldung von der Ostfront. Die ukrainische Armee durchbricht angeblich russische Linie. Saporizhia. Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben von Brigadegeneral Oleksandr Tarnawski in der Region Saporizhia die erste und stärkste von mehreren russischen Verteidigungslinien durchbrochen. Die ukrainischen Truppen befinden sich jetzt zwischen der ersten und der zweiten Verteidigungslinie im Süden, sagte der Kommandeur der im Gebiet Saporizhia eingesetzten Truppen in einem Interview mit dem britischen Observer. Allein an der ersten Linie hätten die Russen 60% ihrer Ressourcen und Zeit aufgewendet, sagte er. Naja, die müssen ihren westlichen Finanziers ja ab und zu auch ein paar Erfolge bieten, sonst wird der Geldhahn vielleicht bald zugedreht. Immer ungemütlicher wird es für die früheren europäischen Kolonialmächte in Afrika. Im Niger zum Beispiel gab es eine Demo für den Abzug der französischen Truppen aus dem Land. Niamey. Tausende Nigerer haben auch am Sonnabend für einen Abzug der französischen Truppen aus dem westafrikanischen Land demonstriert. Die Menschen versammelten sich vor einem Militärstützpunkt am Rande der Hauptstadt Niamey, in dem französische Soldaten untergebracht sind. Auch in Qualam im Südwesten wurde vor einem Stützpunkt von nigerischen und französischen Soldaten demonstriert. Frankreich hat im Niger 1.500 Soldaten stationiert. Bereits am Freitag hatten tausende Demonstranten und Demonstrantinnen einen Abzug der französischen Soldaten gefordert. Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Kontrabanda! Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Andarra. 91.4 de la FM, Barcelona. Thema mit Riesenschritten auf einen weltweiten Atomkrieg. Pyongyang. Taktischer Atomangriff wurde dort geübt. Pyongyang. Nach dem Ende groß angelegter Militärmanöver der USA mit Südkorea hat die Demokratische Volksrepublik Korea erneut mit einem potenziellen Angriff mit Atomwaffen gedroht. Die Regierung in Pyongyang bestätigte am Sonntag, einen Tag zuvor zwei militärische Lenkflugkörper abgefeuert zu haben. Zweck der Übung sei es gewesen, einen taktischen Atomangriff zu simulieren, berichteten die Staatsmedien. Nordkoreas Feinde sollten dadurch gewarnt werden. Thema Kapital und Arbeit. In der Jungen Welt von dieser Woche gibt Herr Claudius Naumann, der ist Sprecher der Verdi-Betriebsgruppe, zur anstehenden Tarifrunde des Tarifvertrags der Länder ein Interview. Es geht um die Verdi-Betriebsgruppe. Sie fordert 1.000 Euro mehr im Monat. Ein Gespräch mit, wie gesagt, Claudius Naumann. Die Verdi-Betriebsgruppe der Freien Universität in Berlin hat einen umfangreichen Forderungskatalog für die anstehende Tarifrunde beschlossen. Sie wollen 1000 Euro pro Monat mehr für alle Entgeltgruppen. Ist das nicht eine überzogene Forderung, fragt die junge Welt. Ganz und gar nicht, auch wenn die Arbeitgeber das natürlich behaupten werden. In den letzten Jahren sind unsere Reallöhne stark gesunken. Ich erinnere daran, dass bei der letzten Tarifrunde 2021 die Tabellenentgelte erst im Dezember 2022 um lächerliche 2,8% erhöht wurden. Es gilt also einerseits, das frühere Reallohnniveau wieder zu erreichen und andererseits die Teuerung der letzten Jahre zu kompensieren. Und die ist insbesondere für die unteren Entgeltgruppen wesentlich höher als 6,7% im Monat. Man denke nur an die Explosion der Heizkosten im letzten Winter. Für Aufrüstung und die Sicherung von Unternehmensgewinnen wird sofort die Bazooka rausgeholt. Warum sollen wir Jahr für Jahr weniger bekommen? Um die Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen zu verringern, haben wir uns außerdem entschieden, einen Festbetrag zu fordern. Sie kritisieren Einmalzahlungen. Warum? Einmalzahlungen, wie die sogenannte Inflationsausgleichsprämie, sind zu Recht als vergiftetes Geschenk bezeichnet worden. Im Moment mögen sie willkommen sein für die Heizkostennachzahlung oder ähnliches, aber da sie sich nicht auf das Tabellenentgelt auswirken, führen sie zu einer nachhaltigen, lebenslangen Lohnabsenkung und nicht zuletzt auch der Rente. Was hat es mit der von Ihnen geforderten gleitenden Lohnskala auf sich? Die gleitende Skala der Löhne soll einen automatischen Inflationsausgleich gewährleisten. Das heißt, eine regelmäßige Anpassung der Tabellenentgelte schon während der Laufzeit des Tarifvertrags. Die Gewerkschaften beklagen einen niedrigen Organisationsgrad und daher mangelnde Durchsetzbarkeit hoher Forderungen. Um Mitglieder zu gewinnen, müssen die Gewerkschaften zeigen, dass sie einer ihrer zentralen Kernaufgaben wieder gerecht werden. Die Verteidigung des Preises der Ware Arbeitskraft. Das haben sie in den letzten Jahren nicht oder zu wenig getan. Wir gewinnen vor allem dann Mitglieder, wenn wir zeigen, dass wir ernsthaft bereit sind, für Forderungen zu kämpfen und nicht nur als Statisten in einem Sozialpartnerschaftsschauspiel mit einem vorhersehbaren Finale mitzuwirken. Die Gewerkschaft kann nur im Kampf um ihre Forderungen aufgebaut werden. Es gibt kein Etappenmodell nach dem Motto, zuerst Mitglieder gewinnen und erst danach fordern und kämpfen. Kaixo, agurri beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemals Land programari. Aurrera, musu bat. Kommt bald der internationale Impfpass. Brüssel, die EU-Kommission, hat Pläne zur Digitalisierung des gelben Impfpasses der Weltgesundheitsorganisation WHO bekräftigt. Dies sei Teil eines globalen digitalen Netzwerks für Gesundheitszertifizierung der WHO, also des World Health Organization, das auf den digitalen EU-Impfnachweisen aus der Corona-Pandemie basiere, schrieben die Kommissare für Justiz Didier Reynders und Gesundheit Stella Kyriakides laut dpa-Meldung von Sonntag. In einem Schreiben an Peter Liese, CDU-Abgeordneter im Europaparlament, erklärten sie weiter, die angestrebte Lösung werde sich dabei aber nicht nur auf die Impfungen gegen Covid-19 oder andere einzelne Krankheiten beschränken. Der CDU-Politiker Liese hält die Digitalisierung des Impfpasses für richtig. Auch für potenzielle andere Pandemien ist eine vorhandene Infrastruktur ein großer Vorteil. Dann sind wir darauf vorbereitet. Zum Thema Cybercrimes, Attacken im Internet, gibt es folgende Meldung aus Berlin. Cyberattacken auf deutsche Unternehmen werden offenbar zunehmend bandenmäßig organisiert, heißt es in der Meldung. Laut einer am Freitag vorgestellten Studie des Digitalbranchenverbandes Bitkom ordnen 61% der betroffenen Firmen die Angriffe der organisierten Kriminalität zu. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 51%, vor zwei Jahren nur bei 29%. Befragt wurden mehr als 1000 Firmen aus allen Branchen. Erstmals fühlte sich eine Mehrheit, 52% der Betriebe, durch die Angriffe in ihrer Existenz bedroht. Das sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Seit 2021 würden jährliche Gesamtschäden von mehr als 200 Milliarden Euro durch die Attacken entstehen. Bei der organisierten Kriminalität würde es dabei eine zunehmende Arbeitsteilung von Akteuren in verschiedenen Ländern geben. Cybercrime als Service nimmt zu. so Wintergerst. Thema Raumfahrt. Nach ihrer erfolgreichen Mondlandung hat Indien jetzt eine Sonde Richtung Sonne geschickt. Die Mission Aditya L1 startete am Sonnabend kurz vor 12 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan nahe der Küste des Bundesstaates Andhra Pradesh. Start normal, hieß es. Die Sonde soll rund 4 Monate, 125 Tage unterwegs sein, bis sie voraussichtlich eine rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Umlaufbahn um die Sonne erreicht. Das sagte ein Sprecher der indischen Weltraumbehörde ISRO. Aditya L1 ist nach dem Sonnengott Aditya benannt. Sofern erfolgreich, soll die Sonde einen ununterbrochenen Blick auf die Sonne haben. Aditya L1 ist mit 1475 Kilogramm leichter als Indiens kürzlich gestartete Mondmission Chandrayaan 3. Eine Rakete wird sie in eine Umlaufbahn bringen, anschließend wird sie sich in Richtung Sonne fortbewegen. Untersucht werden sollen die äußersten Schichten der Sonne, solare Aktivitäten wie Windbeschleunigung und Flackern. Die Mission wird, wenn alles nach Plan läuft, etwas mehr als 5 Jahre dauern. Die Daten zu solaren Phänomenen, die Indien sammeln will, sollen helfen, das Wetter auf der Erde und anderen Planeten besser zu verstehen und außerdem dazu beitragen, Kommunikations- und Klimasatelliten besser zu schützen. Und die letzte Meldung betrifft das Thema Kultur. Wim Wenders kann auf einen Oscar hoffen für, Achtung, Japan. Die Goldene Palme und den Goldenen Löwen hat er. Doch die Oscar-Statue fehlt Wim Wenders noch, trotz 3 Nominierungen. Nun wurde sein in Japan produzierter Spielfilm Perfect Days für den Auslands-Oscar eingereicht. Das 76. Filmfestival von Cannes im vergangenen Mai hätte durchaus den Untertitel Wim Wenders Festspiele tragen können. Denn der Düsseldorfer Filmemacher präsentierte an der Croisette gleich 2 neue Werke. Während sein Dokumentarfilm über Anselm Kiefer als Sonderaufführung gezeigt wurde, stellte sich Wenders mit dem Spielfilm Perfect Days dem offiziellen Wettbewerb. Anders als 1984, als Wenders Paris, Texas prämiert wurde, gewann Perfect Days zwar nicht die Goldene Palme in Cannes, aber sein Hauptdarsteller Kochi Yakusho bekam für seine Darstellung eines Toilettenreinigers den Preis als bester Schauspieler. Auch die Kritik war sehr angetan von der Vorführung in Cannes. Perfect Days sei Wenders bester Spielfilm seit Jahrzehnten, subtil, humorvoll, lebensweise, schrieb unter anderem Spiegelkritikerin Hanna Pilacik. Die Kinonachrichten im heutigen Niemandsland, da gibt es leider zuerst einmal eine traurige Meldung. Das Kinosterben hier in der Stadt geht weiter. Denn das Ikaria Yelmo Kino in der Via Olympica musste zwangsweise seine Tore schließen. Die Miete wurde erhöht und es ging nicht mehr, beziehungsweise der Mietvertrag wurde aufgekündigt. Am 25. Juli war ich zum letzten Mal da, um den Film Estoy Amando Locamente zu sehen. Ein Schwulendrama, das in den 70er Jahren angesiedelt ist und die Verfolgung von Homosexuellen und Drag Queens anklagt. Abschied und Wehmut begleiten meinen Weg zum Yelmo Kino. Schon der Weg dorthin ist oder war Teil des Kinoerlebnisses. Ein Fußweg von etwa 20 Minuten von mir zu Hause, im Bus etwa 5 Minuten Fahrt. 27 Jahre gab es dieses Kino mit den 15 Sälen im Keller des Einkaufszentrums Via Olympica. 15 Personen arbeiteten hier zuletzt. Alle, so die Geschäftsleitung von Yelmo, seien in andere Kinos der Kette Yelmo Ikaria übernommen worden. Eine Ära, könnte man sagen, geht zu Ende. 1996 öffneten die Säle des Ikaria-Kinos. Nur ein Steinwurf vom unweiten Meer entfernt. In den völlig verbauten Yachthafen und die Gegend um das Hotel Arz, die Doppeltürme vom Mapfre-Viertel. Ja, mit dieser seltsamen Avenida Ikaria, mit diesen seltsamen, verbogenen, riesigen Metallstangen, die aussehen, als wäre irgendwo eine Bombe in einem Güterbahnhof eingeschlagen. Aber gut, Kunst ist Geschmackssache. In den 27 Jahren ihrer Existenz, der Existenz von Yelmo Ikaria, gab es 5000 Uraufführungen, so erfahre ich auf der Homepage von Ikaria, mit insgesamt 12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zweifellos wird die Schließung dieses Kinos die Existenz der 4 bis 5 Restaurants und der Läden dort gefährden, ganz klar. Doch für uns Kinofans ist die Schließung des Kinos ein herber Verlust. Wie oft sind wir dort samstagnachmittags oder sonntagsnachmittags hingeschlendert oder abends, haben uns mit Freunden verabredet, uns auf die Filme in Originalversion gefreut und später dann dort auch etwas getrunken und diskutiert. Wie oft habe ich dort zusammen mit Schülergruppen Filme aus Deutschland in Originalversion gesehen? Etwa Den Himmel über Berlin 2, Der Untergang oder Filme wie Der Sommer vor dem Balkon. Das Kino bot immer eine gute Mischung, einerseits aus Popcorn-Kino und ja, gehobener Unterhaltung, Autorenfilme gab es auch ab und zu und Kinofilme mit Niveau waren nicht selten dort zu sehen. Schade, bleiben uns das Maldà, das Verdi, das Commedia und noch ein paar andere. Nochmal kurz zu dem Film Te estoy amando locamente, ich liebe dich wie verrückt. Venga, que ya estamos todos. Sonreí. Miguel. ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. Meine Kritik ist durchwachsen. Sevilla 1977, zu der Zeit, als Homosexualität noch ein Delikt ist. Zuerst einmal die positive Kritik. Remme, das ist die Mutter eines jungen Homosexuellen, dargestellt von der großartigen Anna Wachina, ist die traditionelle Mutter, die ihren 17-jährigen Sohn über alles liebt und verehrt. Con todos ustedes, para 2000. Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones. Der wird auch ordentlich gehätschelt. Die Mutter ist alleinstehend, aber der Schlingel ist schwul und sucht heimlich im schmuddeligen Nachtleben des Sevilla der Epoche die Nähe von Drag Queens und Homos. So sieht's aus. Die Handlung ist klar aufgebaut, die Mutter ist zu Anfangs verblüfft, anti-homosexuell, ganz im Sinne ihrer Zeit, ganz erzogen von der katholischen Kirche und dem offiziellen Moralkodex, doch setzt sich bald schon die Liebe zum Sohn durch und lässt sie ihre Ablehnung der schwulen Kultur überwinden. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas vergüenzas. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? Pues sí, soy maricón. ¡Soy maricón! Quiero ver a mi hijo. No va a ser posible. Yo tengo yo la culpa de que usted haya criado un maricón. Yo solo un niño. Großartig die Schauspielerin. Die macht das wirklich ganz toll und überzeugt. Man sieht also, das größte Argument gegen schwulen Hass ist, und wenn es dein Sohn wäre, und wenn es dein Bruder wäre, und wenn es dein Kumpel wäre, was machst du dann? Das ist das Argument, auf das der Film aufbaut. Aber ansonsten hinkt der Film leider recht arg. Alles, was gezeigt wird, ist unter dem Motto gut gemeint fabriziert, wird gar zum frühen LGTBQ etc. Aktivismus streifen, bevor es das Etikett TBQ Plus überhaupt gab und ist ab einem bestimmten Moment vorhersehbares LGTB Aktivismus Propagandakino. Und ab da langweilt man sich leider. Sehr schade. Aber ganz im Zeitgeist verankert. Es wird ganz dick aufgetragen, um die Schwulenbewegung als das progressivste überhaupt darzustellen. Trotzdem ist die Geschichte sehenswert und alle Achtung an Alejandro Marin zu seinem Debüt als Regisseur. Toll auch die Besetzung mit Alba Flores, Omar Banana, Jesus Carroza und verschiedenen anderen. Nosotros no somos los peligros. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. Libertad sexual. Amnistía total. Señorita, casi me guste mucho. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ya no me quiero. Estoy deseando ver a Miguel y decirle la madre que tiene. Como que me llamó Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. Und das war's schon für heute. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende mit Feiertag, denn Achtung, am Montag ist der 11. September hier in Katalonien ein Feiertag. Da wird's ordentlich Rummel geben um Puigdemont, um die Regierungsbildung, um das Zünglein an der Waage und so weiter. Hoffentlich wird es viel Regen geben, denn die Welt, die Stadt, die Straßen, die Felder und Wälder brauchen Wasser. Tschüss, adeo, agur, sagt ihr Detlef Jeskatz.